Okay. Yeah. Ich lade wieder durch, komme direkt von der Front und eure lächerlichen Alben werden komplett zerbombt. Bin der Stoßtrupp, du Hohlfrucht, die Infanterie und der Grund, dass deine Schlampe dich nie wieder sieht. Ich scheiß auf den Fame und das ganze Geld, denn ich kämpfe in der besten Armee der Welt. Ich habe keine Fans, sondern Kameraden und wir kämpfen gemeinsam im Schützengraben. Ich bin ein deutscher Patriot in der ewigen Schlacht, denn eure Presse hat mich offiziell zum Staatsfeind gemacht. Mein Name steht oben auf der Fahndungsliste und ich greife wieder tief in meine Waffenkiste. Bin kein Aristokrat, sondern nur ein Soldat und keiner von den Jungs schafft durch ihn. Wir gehen nur den Weg einer deutschen Rache und ich zeig dir, wo die eisernen Kreuze wachsen. Denn meiner Strategie kann keiner widerstehen und ich baue mir aus den Harzern meine eigene Armee. Die dunkle Seite hat mich stark gemacht und das Schloss Bellevue wird mein Privatpalast. Denn eure dreckige Gesellschaft hat mich ausgesperrt und sie stellt mich an die Mauer so wie Stauffenberg. Aber ich bin so wie Steiner das eiserne Kreuz und ich reiße diesem Land seinen Schleier vom Kopf. Ich trage mit Stolz meinen Waffenrock. Album Nummer 1 hat zu krass geschockt. Ein MG42 in Gold gepresst und es hat euch vernichtet wie die Wolga-Pest. Aus dem Sandlandart kam der Befehl, zurückzuschlagen gegen 21:45. Ich führe meine Männer mit Moral in die Schlacht. Keiner von euch Hunden überlebt diese Nacht. Sie fürchten meinen Mut und die Tapferkeit. Bin der Erste, der bewaffnet vom Laster steigt. Sie werden alle klein in meiner Gegenwart. Bin der Lanzer, der als Letztes aus dem Nebel trat. Ich bin weder ein Herzblatt noch der Stolz der Wehrmacht. Ich bin einfach nur ein Typ, der in dem Krieg seinen Job macht. Ich will einfach nur rappen, bis die Wände wackeln und euch zeigen, wo die eisernen Kreuze wachsen. Denn meiner Strategie kann keiner widerstehen und ich baue mir aus den Harzern meine eigene Armee. Die dunkle Seite hat mich stark gemacht und das Schloss Bellevue wird mein Privatpalast. Denn eure dreckige Gesellschaft hat mich ausgesperrt und sie stellt mich an die Mauer so wie Stauffenberg. Aber ich bin so wie Steiner das eiserne Kreuz und ich reiße diesem Land seinen Schleier vom Kopf. Yeah!